NDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nachtausgabe, freie Themennacht, offene Runde. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Die übliche Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei natürlich, oder ihr mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Martina und Martina ist 33. Guten Morgen, Martina. Guten Morgen, Domian. Hallo Martina, um was geht's? Ja, eigentlich nichts Besonderes. Ich habe nur so ein kleines Problemchen. Und zwar, ich war 11 Jahre lang mit einem sehr lieben Mann zusammen. Der ist jetzt 46 Jahre alt. Mhm. Wir waren 4 Jahre lang verlobt. Mhm. Und er hat mich Anfang letzten Jahres verlassen für eine andere. Mhm. Da hat man ein halbes Jahr lang gar keinen Kontakt mehr. Dann nur so sporadisch hin und wieder. Und jetzt seit Januar meldet er sich wieder. Jetzt haben wir schon zweimal telefoniert und also er sagt halt auch immer, dass es mit anderen nicht läuft und dass er gern wieder mit mir zusammen wäre, mhm. dass es aber nicht so einfach ist, weil die zusammen arbeiten. Jetzt hat er eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die sie nicht kontrolliert. Also man muss dazu sagen, sie kontrolliert sein Handy und seine E-Mail-Adressen, mhm. loggt sich einfach in den PC ein. Dann meldet er sich aber mal wieder eine Woche lang gar nicht mehr. Dann erzählt er mir aber, wie toll das ich bin. Und ja, ich bin halt auch immer so, auf der einen Seite denke ich mir, wenn er mit mir wirklich wieder zusammen sein wollen würde, dann wird das mit ihr einfach beenden und fertig. Na, aber ja. Ja. Na, aber ja. Ich denke jetzt gerade, während du das erzählst, was ist denn das für eine Pfeife? Ja. Ja, entschuldige, wenn ich so krass sage. Der will wieder zu dir zurück. Ja. Und, traut sich nicht irgendwie, weil er da mit seiner neuen, mehr oder weniger noch Freundin zusammenarbeitet? Ja, er hat halt irgendwie Angst, dass er dienstlich irgendwie, dass sie da Stress kriegen und dass dann Stress in der Arbeit gibt. Ja, das aber, muss man dann aushalten. Ja, das habe ich zu ihm auch gesagt. Ich meine, es gibt immer Mittel und Wege, wo man sich aus dem Weg gehen kann. Aber ihr habt euch noch nicht getroffen jetzt seitdem? Nur telefoniert oder so kommuniziert? Genau, also das wollen wir beide nicht. Also ich habe auch zu ihm gesagt, ich möchte es nicht, dass ich seine Ersatzfrau spiele oder dass er sich heimlich mit mir trifft, weil das möchte ich umgekehrt auch nicht. Aber du würdest schon gerne wieder, dass er so richtig zu dir zurückkommt? So ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Auf der einen Seite ja. Wir waren 11 Jahre zusammen und ich liebe ihn irgendwo immer noch. Du hattest in der Zwischenzeit nichts anderes? Mal hier, mal da, aber nichts Festes. Ja. Ich meine, es hat schon so ein bisschen Geschmäckle, ne? Er geht weg, er probiert eine andere Frau aus, ach nee, ist jetzt nicht. Und dann kommt er wieder so irgendwie auf Umwegen an dich heran und putzt so ein bisschen die Klinkentür. Ja, vor allem halt zu freigehen. Aber auf der anderen Seite, ich kenne ihn ja jetzt auch lang genug. Und ich weiß, dass er heißt ja nicht umsonst Phlegmato als Spitzname, weil er halt immer so ein bisschen träge ist und nicht in die Pötte kommt und gemütlich. Und Wohnen die zusammen auch? Nein, nee. Die wohnen nicht zusammen. Wohnt er weit weg von dir? Von mir so ungefähr 20 Kilometer und von ihr so ungefähr 50 Kilometer. Weißt du denn etwas, ach so weit, weißt du denn etwas über die Beziehung, wie die so läuft? Oder beziehungsweise was da nicht so gut läuft? Ja, also wie gesagt, wir haben letztes Mal 3 Stunden telefoniert. Das war für ihn eh ungewöhnlich, weil normalerweise ist ja einer, wenn man mit ihm redet, dann kommt so, dieser typische Monolog und jetzt haben wir halt 3 Stunden telefoniert und dann hat er auch gesagt, also sie ist extrem dominant, sie will ständig ihren Willen durchsetzen, wenn sie nicht das kriegt, was sie will, dann flippt sie aus, wird auch ziemlich ungehalten, auch seinen Eltern gegenüber und die muss wohl eine Art an den Tag legen, wo er sagt, das geht gar nicht. Seinen Eltern gegenüber wird sie ungehalten? Inwiefern? Inwiefern? Ach so, inwiefern? Ich sag jetzt mal, sein Vater ist sehr direkt und sagt halt frei Schnauze raus, was ihm passt oder was ihm nicht passt. Mhm. Und sie schießt halt dann zurück, aber wohl mit Ausdrucksweisen, die halt nicht angebracht sind. Also ich bin da nicht dabei, er hat mir das halt nur erzählt, dass sie halt sehr unverschämt ist. Und Ich finde, die Grundfrage, Martina, ist, willst du ihn zurück? Das ist die elementare Frage in dieser ganzen Geschichte. Ja, wie gesagt, das kann ich dir nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite denke ich mir, habe ich das nötig? Aber naja gut, habe ich das nötig, ist so eine schöne rhetorische Frage. Entscheidend sind ja die Gefühle. Denn erst wenn du diese Frage beantwortest, dann kann man ja auch eine richtige Position haben, ihm gegenüber, wie er sich da jetzt verhält. Oder man kann ihm ein Ultimatum stellen oder weiß ich irgendetwas. Ja, ja. Fühlst du dich nicht auch ein bisschen verletzt, dass er dich da so verlassen hat und jetzt kommt er wieder so ein bisschen angekrochen? Doch, total. Aber ich muss sagen, also ich kenne ihn jetzt weit genug und ich glaube es ihm auch, dass er mich nicht betrogen hat, sondern er hat mit mir Schluss gemacht und ist dann mit ihr zusammengekommen. Also insofern ist da jetzt nichts Betrugsmäßiges gelaufen, dass man sagt, okay. Rechnen wir ihm das an. Genau. Aber natürlich ist es verletzend. Ich meine, ich habe mit ihm die Wohnung renoviert und gemacht und getan und mich um seine Eltern gekümmert und dann wird man halt einfach ausgetauscht, gell, wie so ein altes Fahrrad. Also das ist natürlich verletzend. Was hat er denn damals gesagt? Warum hat er sich auf eine andere Frau eingelassen? Warum hat er dich verlassen? Hat er am Anfang gar nicht zugegeben. Er hat nur gesagt, er möchte sich trennen und ich soll gehen. Also nachts um 2:30 habe ich mich rausgeschmissen und bin zu meiner Mama gefahren. Ich habe so ein bisschen auf Midlife-Crisis geschoben und Stress in der Arbeit und Daheimstress und das war alles einfach viel zu viel. Und wir haben uns im August ausgesprochen und dann hat er mir ja auch zugestimmt, dass das eigentlich eine Kurzschlussreaktion war und dass alles viel zu viel war und sie war halt einfach gerade da und das war jetzt nicht, weil sie so toll ist, sondern sie war halt einfach gerade da. Da hat er gesagt, es hätte ja sein können, dass er unzufrieden ist in eurer Beziehung. Ja, natürlich, also keine Beziehung ist perfekt und es gab schon auch Unstimmigkeiten. Und ich meine, ich bin bestimmt nicht auch unschuldig dran gewesen. Ja. Also es gab schon viele Streitereien und ich bin auch temperamentvoll Martina, ein bisschen hitzköpfig. Ja, Martina, du musst diese Grundfrage erst für dich lösen. Und dann, das kannst natürlich nur du auf der Welt alleine lösen. Willst du ihn zurückhaben? Ist das Gefühl so stark, dass du über diese Verletzung hinweggehen kannst? Eigentlich schon, aber ich habe natürlich auf der anderen Seite auch Angst, dass das wieder passiert. Aber es kann man mit jedem anderen Mann halt auch passieren. Ja, natürlich, natürlich. So, und wenn du Ja gesagt hast, dann finde ich, hast du auch das Recht, ein bisschen härter an ihn ranzugehen, nach dem Motto, pass mal auf, wenn du das wirklich willst, du hast schon das ganze Desaster verursacht, dann hau jetzt bei dir da auf den Tisch und komm zurück und schaffe klare Verhältnisse. Ja, ich weiß halt nur nicht, wie ich mich momentan verhalten soll, weil wie gesagt, also wenn er unter der Woche bei ihr ist, ist er das Nächste, er hat ja momentan kein Auto, dann nutzt er sie natürlich so ein bisschen aus, ist unter der Woche bei ihr, kann sich dann nicht melden, wenn er am Wochenende bei sich daheim ist, dann meldet er sich wieder, aber da fühle ich mich natürlich auch so ein bisschen verarscht, weil ich mir dann auch denke, dann mach doch einfach Schluss und fertig. Genau, würde ich nicht lange mitmachen, aber dafür musst du erst deine Grundfrage klären. Ich finde, du kannst wirklich erst heftig und klar auftreten, wenn du weißt, was du willst. Und wenn du nicht zurückhaben willst, dann kannst du die ganze Sache ja eh sein lassen. Dann musst du auch nicht dieses Theater mitmachen. Ja, also eigentlich will ich ihn schon zurück, aber auf der anderen Seite, so wie er sich momentan halt verhält, ich meine, auf der einen Seite verstehe ich schon, wenn man zusammenarbeitet und jetzt hat sie auch Geburtstag gehabt, dass man kurz vor dem Geburtstag nicht Schluss macht und so, das verstehe ich schon alles, aber irgendwann denke ich mal auch, entweder will ich oder nein, ich will nein, nicht. Nein, Moment, verstehe ich auch nicht. Keine Lügengeburtstage, nicht in einen Geburtstag mit einer Lüge gehen. Wenn das Ding kaputt ist, dann muss das auch vor dem Geburtstag ausgesprochen werden. Dann ist es auch völlig egal, dass der Geburtstag den Bach runtergeht. Ja. Klare Verhältnisse, Ehrlichkeit. Und natürlich, aber ich meine, ich kann es irgendwo ein bisschen verstehen, ja, dass er sagt, okay, jetzt so kurz vor dem Geburtstag ist das vielleicht doof. Ja? Geschenkt. Aber du musst jetzt du musst klarere Ansagen machen, Martina. Finde ich. Das kann ein Ultimatum stellen und sagen, du pass auf, also jetzt entweder kriegst du das innerhalb von 2 Wochen auf die Reihe oder halt nicht. Ja, genau. Finde ich völlig legitim. Sollst du das jetzt noch ein halbes Jahr mitmachen? Ja, nee, weil ich bin ja auch nicht so ein Hampelmann, ne? Genau. Mehr kann ich nicht sagen, Martina. Okay. Ich hoffe sehr, dass es zum Glück führt, wie immer es auch ausgehen mag. Ja, es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Und ich weiß halt momentan nur nicht genau, wie ich mich verhalten soll, aber da muss ich halt wirklich mal... So weit waren wir gerade schon mal bei der Frage. Genau, also nicht so kuschen, sondern halt dann nochmal auf den Tisch hauen und sagen, du Spezi, jetzt pass mal auf. Ja, dass er eine Stellung bezieht. Klar. Ja, genau. Weil ich denke mal, jetzt ist auch keine 12 mehr, gell? Mit 46 sollte man mal wissen, was man will. Genau. Ich wünsche viel Glück, Martina. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Freitag-Nachtausgabe, wie immer eine freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden. Und hier ist der Carsten. Carsten ist 48. Guten Morgen, Carsten. Hallo, Jürgen. Hallo, Carsten. Um was geht's? Es dreht sich darum, ich bin vor 5 Jahren, habe ich die Diagnose MS bekommen. Ja. Also Multiple Sklerose. Mhm. Komme da eigentlich auch ganz gut mit klar mit der Krankheit. Mhm. Nur meine Frau hat das sehr darunter gelitten und ich natürlich umso genauso. Und das geht bei mir so richtig auf Richtung Depression. Moment. Zunächst hast du gesagt, du kämst ganz gut klar damit. Ja, ich schon, aber meine Frau kommt da anscheinend nicht klar. Die kommt mit der Diagnose nicht klar und deshalb ist sie depressionserkrankt oder du? Nee, ich war auch schon 5 Wochen in der Klinik. Weil sie damit nicht klarkommt? Ja. Obwohl du persönlich damit klarkommst? Ja, ich muss dazu sagen, ich war aufgrund meiner Depression, die ich hatte, ich sag's mal ganz locker raus, nicht nett zu meiner Familie. Mhm. Und, aber du hattest, ich unterstreiche nochmal, du hattest die Depression, weil deine Frau damit nicht klarkommt? Nein. Weil sie aufgrund meiner Reaktion, die ich durch meine Depression hatte, Nee, ich verstehe jetzt nicht. Du hast gerade gesagt, dass deine Frau damit nicht klarkommt, dass du aber damit klarkommst. Ja. Und wer hat jetzt eine Depression gehabt? Du? Ich, ja. Weil deine Frau damit nicht klarkommt? Ja. Okay. Mhm. Weil sie hat sich absolut von mir distanziert und da bin ich bin damit nicht klargekommen, dass die Krönung war, dass sie letztes Jahr 2 Tage vor Silvester ausgezogen ist mit den Kindern. Wie viele Kinder habt ihr? 2. Wie alt sind die? 18 und 20. Ja. Also die sind aus dem Größten raus. Also ich habe tolle Kinder, ich habe eine tolle Frau, eine tolle Familie. Und durch mein unbeherrschtes Verhalten, also ich muss dazu sagen, ich bin nie körperlich aggressiv gewesen. Bei mir lief das mehr auf der emotionalen Ebene. Inwiefern warst du denn unbeherrscht? Ja, dass ich immer ganz dumme Sprüche gemacht habe und alles so ein bisschen daran interpretiert habe. Und da ist niemand mit klargekommen. Mhm. Ich gar nicht und meine Frau auch nicht. Und sie hat jetzt die Reißleine gezogen. Ne? Und sie ist jetzt bis heute weg? Ja. Sie hat eine eigene Wohnung mit den Kindern. Ich weiß auch, wo sie wohnt. Kommuniziert ihr? Habt ihr Kontakt miteinander? Ja, meine Frau und ich, ja. Wenn's sein muss. Die Kinder nicht? Du hast die nicht. Also meinen Sohn habe ich seit 3 Wochen nicht mehr gesprochen. Oder 4 Wochen. Mhm. Wie hat denn jetzt so deine Frau das begründet, dass sie diesen radikalen Schritt unternommen hat? Sie hat sich selber geschützt, muss man wirklich sagen, weil sie selber schon vor 2 Jahren in einer Reha war in einer psychosomatischen Klinik, weil sie auch so ein bisschen Probleme im Herzen hat und ich meine, das ist wirklich körperlich, meine, nicht emotional Herzen. Sie hat sich selbst geschützt. Ja, genau, damit es ihr besser geht. Und es geht ihr besser, wenn sie nicht mit dir zusammen ist. Ja, den Eindruck habe ich mittlerweile. Mal zur Information zwischendurch gefragt, wie geht es dir denn körperlich? Ich habe leichte Einschränkungen. Und ich habe jetzt, wo ich in der Klinik war, erfahren von einer Psychologin, dass durch meine Entzündungsherde, durch die MS im Gehirn bei mir, könnte es sein, dass diese Entzündungsherde in einem Bereich sitzen im Gehirn, die auf das sogenannte limbische System drücken und dass diesen wahrscheinlich für die Depression verantwortlich. Mhm. Und ich habe mich also, wo ich die Diagnose kriegte vor 5 Jahren, sehr intensiv mit dieser Krankheit beschäftigt. Mhm. Und das, man sagt ja auch, ist die Krankheit der 1000 Gesichter. Am Anfang, als die Diagnose kam, hast du gerade gesagt, hat deine Frau das nicht gut verkraften können. Das hat doch, zu Anfang 100%. Also. Sie haben mich unterstützt. Ich muss ihr eigentlich unendlich dankbar sein, auch meinen Kindern. Mhm. Weil da war es noch wirklich so, dass sie mich unterstützt hat. Nur ich bin, weil diese Krankheit kann man nicht voraussagen. Und ich war früher sehr aktiv und das geht alles nicht mehr. Ne? Das heißt, ich bin also nicht, also man sieht mir das nicht an. Wer mich nicht kennt, der sieht mir nicht an, dass ich MS habe. Ne? Wie ist es denn im Moment mit den Depressionen? Ja, habe gestern meine Frau gesprochen. Vielmehr bin ich unvorbereitet hingefahren, was ich eigentlich nicht sollte. Aber ich musste dringend was klären, weil es ja auch um schriftliche Sachen geht und um Unterschriften geht. Mhm. Und da bin ich wieder in so ein kleines Loch gefallen. Bei ihr oder danach? Nee, danach. Mhm. Ich habe also das Problem, wenn ich dann bei ihr war oder irgendwas vorgefallen ist, dann sitzt sie zu Hause und ich... Wie ist denn das verlaufen, das Zusammensein gestern? Das war eigentlich ganz vernünftig. Sie hat natürlich mir wieder irgendwelche Vorhaltungen gemacht und ich komme noch nicht mehr klar, weil ich komme mit dieser Situation einfach nicht klar. Mhm. Dass ich jetzt hier alleine zu Hause hänge, rumhänge und mir fällt die Decke auf den Kopf. Ist das jetzt für Sie diese Entscheidung ganz eindeutig und definitiv, dass sie nicht mehr zu dir zurück will? Den Eindruck habe ich schon seitdem sie weg ist. Der Eindruck ist ja die eine Sache. Hat sie es auch so klar gesagt? Ja, erstmal nicht. Sie hat mal gesagt, wir brauchen Abstand. Mhm. Ja, und den Abstand habe ich mir, habe ich uns gegönnt, indem ich da freiwillig in die Klinik gegangen bin. Mhm. Ich habe mich also selber eingewiesen. Ne? Mhm. Aber sie ist jetzt weg und es deutet ja wohl nichts darauf hin, sonst hättest du mir das erzählt, dass sie das rückgängig machen will. Zumindest nicht in absehbarer Zeit nicht. Das heißt im Klartext, du musst einen Weg finden, jetzt mit der neuen Lebenssituation klarzukommen. Ja, genau so ist es. Ja. Hast du denn im Moment einen psychologischen Betreuer? Ja. Hast du? Ich bin seitdem ich die Diagnose habe, in psychotherapeutischer Behandlung. Hilft dir das? Unterstützt dich das etwas? Ja, genau. Mhm. Meine Frau ist auch mit gewesen schon mal. Ja. Wir haben auch schon eine Paartherapie angefangen. Das war auch schon zu einigen Terminen. Also ich nutze jeden Strohhalm, den ich greifen kann, um das wieder in eine Reihe zu bringen. Ne? Aber offensichtlich hilft es doch nicht so richtig, sonst wärst du stabiler. Sonst, ja, genau. Besprichst du denn diese Problematik auch in deiner Therapie? Ja, auf jeden Fall. Was sagt der Therapeut? Die sagt, also, die sieht auch wenig Hoffnung. Aber was sagt sie, wie du stabiler werden könntest und was du tun solltest? Ja, da rede ich mit meiner Frau ja auch drüber. Es ist so, dass wir auch eigentlich immer offen gewesen sind. Wir sind seit 23 Jahren verheiratet. Mhm. Und da ist schon ein bisschen, wir haben so viele tolle Sachen zusammen gemacht und ich habe auf Deutschland keine Lust, das alles so wegzuschmeißen. Okay, aber die Frage war gewesen, was die Therapeutin dir rät, wie du das schaffst, ja, so auf eigene Beine zu kommen und die eigene Situation jetzt zu meistern. Was rät sie dir? Sie haben mir plausibel noch gar nichts geraten. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war durch meinen Klinikaufenthalt jetzt, hatte ich wieder eine andere Psychologin, die sagte, wäre was anderes. Mhm. Ich stehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also, ich finde, da muss man jetzt einen klugen Weg finden. Genau. Denn du kannst nicht jetzt immer da sitzen und hoffen und weiter wieder einstürzen in dich, sondern du musst es erst einmal lernen zu akzeptieren, dass die Sache jetzt so ist, wie sie ist. Genau. Und das ist eigentlich die Aufgabe einer guten Therapie, das so zu gewährleisten. Ich möchte, dass mein Psychologe mit dir spricht. Ja, gerne machen. Das ist ein langfristiges Ding, ist kompliziert und er wird dir sicher ein paar gute Ratschläge geben können, was zu tun ist. Okay? Auf jeden Fall, das wäre super. Sehr gerne. Dann ruft der Henning dich gleich an und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön, Jürgen. Ne? Sehr gerne. Tschüss. Gut, tschüss, Jan. Ciao. Und es geht weiter mit Rosemarie. Rosemarie ist 60. Guten Morgen, Rosemarie. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Rosemarie. Deswegen rufst du an. Es geht um meinen Sohn, der ist ganz schwer krank. 23 Jahre alt, er liegt im Moment in der Uniklinik in Aachen in künstlichem Koma. 23 Jahre, so jung? Und ja. Was hat er, was für eine Erkrankung hat er? Das hat angefangen im letzten Jahr Juni, hat er eine schwere Herzmuskelentzündung gehabt, die ausgelöst wurde durch das Immunsystem, hat das Herz angegriffen. Mhm. Und man hat ihn auch einigermaßen wieder hingekriegt. Das heißt einigermaßen, die Herzleistung ist natürlich extrem niedrig gewesen. Mhm. Nach der Reha waren es 35% Herzleistung. Mhm. Und seit Mitte Januar hat er einen Infekt nach dem anderen gehabt. Wahrscheinlich auch dadurch, dass das Immunsystem extrem runtergefahren wurde durch die Medikamente. Ja, ja. Und hat Magen-Darm-Virus gehabt, dann hat er eine Magenschleimhautentzündung gehabt. Dann sind die Nierenwerte hochgeschossen durch die Medikamente. Dann ist er eingeliefert worden wegen einer Lungenentzündung. Mhm. Das war eigentlich wieder so ein bisschen in Ordnung. Und letzte Woche Samstagnacht bin ich dann aus Aachen angerufen worden, dass man ihn in ein künstliches Koma legen musste, weil er nicht mehr selbstständig atmen konnte. Das hört sich ja wirklich hochdramatisch an, dass er wirklich multipl erkrankt ist. Ja. Trotz des jungen Alters, dass alles auf andere Bereiche übergesprungen ist. Es fing an mit dem Herzen und das hat dann so weite Kreise gezogen. Ja, genau. War er denn, bevor das mit dem Herz begann, auch eher ein empfindlicher Mensch oder ein Sensibler? Nein, überhaupt nicht. Ganz normaler, stabiler junger Mann. Ganz normaler junger Mann und da war nie irgendwie ein Anzeichen dafür, dass er krank war. Mhm. Das ist alles ganz plötzlich gewesen und wie gesagt, Moment, ich habe keine Kraft mehr. Ich habe letztes Jahr so viel Kraft investieren müssen. Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin total überfordert. Mhm. Und dann habe ich heute auch noch einen Anruf von einem Anwalt bekommen. Da hat das Uniklinikum Aachen einen Antrag bei Gericht gestellt, dass er einen Betreuer braucht. Mhm. Das macht eine fürchterliche Angst. Mhm. Obwohl man mir gesagt hatte, das wäre eigentlich normal, wenn er selber im Moment nicht entscheiden könnte. Mhm. Aber trotzdem macht mir das fürchterliche Angst. Natürlich, verständlicherweise. Du bist belastet, du hast Angst um die Gesundheit und das Leben deines Sohnes. Ja, vor allen Dingen um das Leben meines Sohnes. Um das Leben. Weil, genau. Und dann kommen jetzt diese... Wenn die ihn nicht in künstliches Koma versetzt hätten, Samstagnacht, wäre er gestorben. Mhm. Wie lange ist das Koma geplant? Haben die dich aufgeklärt? Der hat Mittwoch, ich bin Mittwoch da gewesen, da hat der Arzt mir gesagt, die haben also diese Narkosemittel abgesetzt und versuchen jetzt langsam ihn wieder in einen Wachzustand zu bekommen. Mhm. Aber das kann natürlich etliche Tage dauern, weil die haben sehr viel Narkosemittel gebraucht, so hat er mir gesagt. Mhm. Ich meine, ich habe da keine Ahnung von, was die da machen. Ich muss da den Ärzten vertrauen. Mhm. Ja. Bist du denn gut informiert von den Ärzten? Ja, eigentlich schon. Mhm. Eigentlich schon. Warum? Obwohl immer nach allem, was man mir erzählt, immer dahinter kommt, dieser Satz, Sie wissen, dass Ihr Sohn sehr schwer krank ist. Mhm. Ja. Wieso hatte die Klinik jetzt einen Betreuer beantragt? Ich weiß es nicht. Mhm. Also der Anwalt hat mir erklärt, dass das in so einem Fall normal wäre. Ja, ich glaube, das ist wieder so eine Situation, von der sehr viele Menschen nicht ausgehen. Der gesunde Menschenverstand würde vielleicht sagen, naja, der Betreuer ist doch automatisch der nächste Verwandte, nämlich die Mutter. Aber das ist ja nicht so. Umgekehrt ist das genauso, wenn man einen Elternteil schwerst erkrankt hat, ist man nicht automatisch der Betreuer. Deswegen sage ich ja hier auch immer, füllt eine Patientenverfügung aus und eine Vorsorgevollmacht, damit vorher schon geklärt ist, wer im heiklen Fall dann bestimmt und das Sagen hat. Sonst wird einem unter Umständen eine fremde Person vor die Nase gesetzt. Naja, die Klinik in Aachen, die hat mich wohl vorgeschlagen, deswegen hat er mich angerufen. Mhm. Ich habe also sehr lange mit ihm am Telefon auch gesprochen und habe ihm erklärt, was da passiert ist mit meinem Sohn und er hat mir dann wohl auch gesagt, dass wohl die Klinik dann auch großes Vertrauen in mich setzt und dass ich mich auch die ganze Zeit immer um ihn sehr rührend gekümmert habe und immer da war. Ich bin also im letzten Jahr fast jeden Tag in der Klinik gewesen. Bist du die einzige Verwandte, die ganz nah an ihm dran ist im Moment? Ja. Also der wohnt noch zu Hause bei mir. Und was ist mit seinem Vater? Der lebt in Griechenland. Ach so. Und der kümmert sich gar nicht darum? Nein, der hat sich nie um ihn gekümmert. Gibt es noch weitere Kinder? Ja, ich habe noch einen älteren Sohn. Und wie verhält der sich im Moment? Ja, der versucht mich zu unterstützen und auch meine Freunde, auch die Freunde meines Sohnes, die versuchen mich zu unterstützen. Aber letztendlich bleibt es bei dir hängen und dich belastet es ungeheuerlich. Bei wem kannst du dich denn mal aussprechen, wenn du diesen ganzen Problemberg vor dir hast? Ja, ich habe Freunde, wo ich mich aussprechen kann schon, aber die können mir auch die Sorgen und die Angst nicht nehmen. Ich weiß ja, dass Ärzte natürlich nicht gerne so klar sich äußern, aber gibt es denn so eine Aussage, dass er realistische Chancen hat, wieder richtig gesund zu werden? Nein, die gibt's nicht. Die gibt es nicht? Nein. Wie gesagt, man wird mir dann, man hat mir jetzt zum Beispiel Mittwoch gesagt, die Werte haben sich etwas verbessert, er braucht nicht mehr so viel Sauerstoff, nur noch 40%. Und dann kommt dann immer dieser Satz dahinter, aber Sie wissen doch, Ihr Sohn ist ganz schwer krank. Mhm. Wenn er nicht verstirbt, was wir von Herzen hoffen wollen, wie sehe denn ein Überleben aus, wenn er nicht ganz gesund wird? Wahrscheinlich müsste er ein neues Herz haben. Mhm. Wenn sich die Herzleistung nicht wieder erholt, müsste er zumindest ein neues Herz haben, um überhaupt überleben zu können. Wann hast du denn das letzte Mal mit ihm sprechen können? Das ist jetzt vor einer Woche Donnerstag gewesen. Ja, wie ist er denn so drauf? Wie stabil ist er? Wie äußert er sich? Ja, bisher ist er eigentlich immer sehr stabil gewesen. Er hat so viel über sich ergehen lassen müssen, ob es eine Nierenbiopsie war, ob es die Biopsien vom Herzmuskel waren oder was weiß ich alles. Mhm. Das hat er alles über sich ergehen lassen, hat ja auch selber unterschrieben, dass er es macht. Er hat schon viel mitmachen müssen und er war trotzdem eigentlich immer noch zuversichtlich, dass er wieder gesund ist. Weiß er denn, wie ernst das ist? Er wusste es schon. Mhm. Aber trotzdem immer zuversichtlich und voller Hoffnung. Mhm. Das ist wirklich eine traurige Situation, Rosemarie. Da kann ich gut verstehen, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass du völlig bedrückt bist und gar nicht mehr weißt, woher du die Kraft nehmen sollst, das durchzustehen. Ja, ich weiß nicht. Ich müsste also dringend Hilfe haben, Unterstützung irgendwo. Ich weiß aber nicht, wo ich die herbekomme. Das werden wir jetzt mal genau für dich erkunden, wo du dir Hilfe suchen kannst in deiner Umgebung, wo du wohnst. Ich rate dir auch dringend, das in Anspruch zu nehmen, damit du stabil bleibst für deinen Sohn. Du musst ja für deinen Sohn auch da sein, aber dann ist es auch völlig legitim, wenn du dir irgendwo Hilfe holst und etwas Unterstützung vor allen Dingen. Ja, genau. Liebe Rosemarie, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Wenn du aufgelegt hast, rufen wir dich nochmal an. Und ich drücke deinem Sohn wirklich von Herzen die Daumen und wünsche alles Gute, dass er es schafft und dass sich die Lage vielleicht doch wieder ganz zum Guten hinwendet. Dankeschön. Und dir natürlich auch alles Gute. Danke. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, danke schön. Tschüss, tschüss, Rosemarie. Wir haben 1.27 Uhr. Ich möchte euch gerne unser Thema für nächste Woche sagen. Unser Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema: Das konnte ich nicht verhindern. Was konntet ihr in eurem Leben vielleicht an besonderen Dingen oder Vorfällen nicht verhindern? Vielleicht den Selbstmord eines nahestehenden Menschen oder einen Unfall. Vielleicht, dass jemand auf die schiefe Bahn gekommen ist. Vielleicht konntet ihr nicht verhindern, ein Verbrechen oder das Scheitern einer wichtigen Beziehung oder vielleicht den Verlauf einer schweren Erkrankung. Was fällt euch dazu ein, wenn ihr das hört, das konnte ich nicht verhindern? Gibt es in eurem Leben etwas, von dem ihr sagt, mein Gott, ich konnte das nicht verhindern, obwohl ich es eigentlich so gerne getan hätte? Ihr könnt euch per Mail, wie immer, melden unter domian@wdr.de oder während der Sendung nächste Woche anrufen oder am Mittwoch dann auch vor der Sendung. Freie Themen nach heute, am Freitag, wie immer. Und hier ist Bene. Biene, stimmt das? Stimmt. Biene, 59. Eine Frau. Genau. Guten Morgen. Guten Morgen, Biene. Um was geht es? Es geht darum, mein Mann ist vor anderthalb Jahren verstorben. Ja. Er war bis zum 8. Februar, als ich ihn dann endlich zum Arzt geschickt habe, weil er Kopfschmerzen hatte, 3 Wochen lang. Mhm. Er war immer sehr ruhig und hat nie geklagt oder irgendwas. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nee, das geht so nicht, du musst jetzt zum Arzt. Und ich war da schon krank, ich hatte eine Lungenentzündung. Mhm. Er ging zum Arzt, ich habe ihn hingefahren. Er hat an dem Abend die Diagnose bekommen, ich will das jetzt auch nicht so lang ausführen, dass er 5 Tumore im Kopf, in der Lunge, also jedes Organ war betroffen. So schnell ging die Diagnose? So schnell. Also er war zum Hausarzt den Abend wegen der Kopfschmerzen, kam nach Hause, du möchtest mich ins Krankenhaus fahren. Die haben den Verdacht auf Hirnhautentzündung. Ja, habe ich gedacht, das heutzutage, das kann man ja vielleicht heilen. Wir sind ins Krankenhaus gefahren, dann kam die Untersuchung. Als zweite Diagnose hatten sie so in der nächsten halben Stunde dann den Verdacht auf einen Schlaganfall, weil er auch so keine Koordination mehr hatte. Ja, und um 23 Uhr, nachdem er da in dieser Röhre war, ja, da kam dann diese Diagnose. Diagnose, die, ja, mit der ihr überhaupt nicht gerechnet hattet, natürlich nicht. Nein, mein Mann war 1,80, 87 Kilo. Er war eigentlich froher Dinge, bloß dass er diese Kopfschmerzen hat. Jetzt hört man so eine schlimme Diagnose. Wie habt ihr beide darauf reagiert? Ja, das kann ich dir sagen. Mein Mann lag dort. Ich weiß bis heute nicht, wie ich mit dem Auto nach Hause gekommen bin. Ich weiß es einfach nicht. Ja. Er hat gesagt, ach du, das wird schon wieder. Ach. Er war gar nicht entsetzt, oder vielleicht war das ein Schuss, ein Schutzmechanismus, dass er das so gesagt hat. Ja, ich denke das für ihn. Ich glaube, der hat das gar nicht mitbekommen, dass ich das jetzt weiß. Nach dieser schlimmen Diagnose, wie lange hat er dann noch gelebt? Bis zum 19.07. Also von Februar bis zum Juli? Ja. Wie waren diese letzten Monate? Für mich schlimm. Ich muss dabei sagen, ich leide mehr oder weniger 10 Jahre schon unter Depression. Dann ist das natürlich eine extreme Zusatzbelastung, so ein Vorkommnis. Wo ich bin eigentlich, ich versuche mir immer selbst zu helfen. Ich bin auch berufstätig. Und jetzt bin ich natürlich erstmal, diese Zeit bin ich noch krankgeschrieben. Ich bin immer noch krankgeschrieben, wegen der Depression, weil ich da nicht so gut mit klarkomme. Ja. Ich habe in meinem Beruf gestanden, ich bin VR-Leiterassistentin. Ja. Mit dem kann ich nicht arbeiten, wenn ich mich hier nicht konzentrieren kann. Natürlich nicht. Der Tod liegt jetzt 1,5 Jahre zurück, sagst du. Ja. Und wo ich nicht mit klarkommen ist, er hat ja nicht mit mir drüber gesprochen. Nichts. Er ist nach Hause gekommen und hat immer nur gesagt, du, es wird alles gut. Ist er denn davon ausgegangen, dass du das nicht weißt? Ich denke das, weil ich habe mir... Achso, die Ärzte haben das nicht euch beiden zusammen gesagt? Nein. Also von den Ärzten will ich mal ganz absehen, von dem Onkologen. Ich habe mir dann diesen Bericht genommen. Ich habe eine wunderbare Hausärztin, muss ich sagen. Du willst von dem Onkologen absehen? Höre ich da eine Kritik raus? Ja, das kannst du hören. Ja, ich habe immer fragen wollen, ich habe immer mit ihm reden wollen, inwieweit ich noch irgendwas mit Rainer unternehmen kann. Kann ich noch mal mit ihm an die See fahren? Wir wohnen ja hier in Schleswig-Holstein. Kann ich noch was Gutes für ihn tun? Was muss ich beachten? Kann ich ihn mal alleine lassen? Oder? Also er hat keine richtigen Antworten gegeben und hat mich nicht unterstützt. Er hat gar keine Antworten gegeben. Immer wenn ich ihn alleine sprechen wollte. Ich wollte jetzt auch nicht. Ich habe gedacht, wenn Rainer mir das nicht erzählen möchte, dann möchte ich auch nicht, dass er weiß, dass ich das weiß. Aber du bist sicher, dass er es weiß? Ich weiß es nicht. Dass er es wusste? Ich weiß es nicht. Er hat gelebt ganz normal. Er hat sein Essverhalten geändert. Er hat 7-8 Äpfel am Tag gegessen. Ich weiß nicht, ob er gedacht hat, da wird er gesund von. Mhm. Er hat ja nicht mit mir gesprochen. Und er hat selbst am Ende seiner Zeit, als es wahrscheinlich immer schlimmer wurde und sein Zustand immer schwächer, er hatte nichts formuliert, dass er Sorgen hat, dass es nicht Nein. mehr. Er hat immer gesagt, es wird schon wieder. Ja, ich habe immer versucht, ihn von hinten rum so ein bisschen anzusprechen, was mal ist, wenn es soweit ist, weil ich auch schon als Vormund für ihn bestellt wurde. Warum hast du nicht mal klar gefragt, hat der Arzt eigentlich mit dir gesprochen? Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich das nicht getraut. Ich habe gedacht, wenn er jetzt das wirklich nicht weiß und ich sage ihm das, dann bricht er auch zusammen. Und das, da hatte ich Angst vor. Ich habe da Angst vor gehabt. Die letzte Möglichkeit, wo ihr noch habt sprechen können, bevor er vielleicht nicht mehr ansprechbar war. Über was habt ihr gesprochen? Belanglosen Kram. Belanglos. Bereust du das? Ja, es ist ja auch so. Ich habe ja auch erst durch meine Ärztin erfahren, dass ich bin ja mit dem Befund zu ihr hingefahren. Und sie hat mir dann gesagt, du Bene, hör zu, so wie ich das hier sehe, ein halbes Jahr, da habe ich zu ihr gesagt, nein, wenn du Rainer siehst, das glaube ich dir nicht. Mhm. Ich habe es ja auch selbst nicht glauben wollen. Und dann kreisen die Gedanken, man beobachtet ihn. Hat die Hausärztin denn auch engen Kontakt zu ihm gehabt? Nein, er hatte einen anderen Arzt. Also ach so. Mhm. Jetzt ist dein Gewissenskonflikt oder die Gedanken, die du dir machst, warum haben wir nicht gesprochen? Oder? Ja, und habe ich alles gemacht, um ihm das letzte halbe Jahr so schön wie möglich zu machen. Was ist denn deine Vermutung? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ihn ja nun mitgeschleppt. Ich bin mit ihm an den Plöner See gefahren, habe gedacht, dass ihm das gut tut. Wollte er denn dahin fahren? Er wollte mit mir dahin fahren. Ja, dann war es doch gut, dass ihr das gemacht habt. Ja, dann habe ich gesagt, du, dann gehen wir noch hier schön Fisch essen. Och, ich möchte nicht aussteigen. Ich bin mit ihm spazieren gegangen. Er ist dann gefallen. Gott sei Dank gab es liebe Menschen, die geholfen haben, ihn wieder aufzurichten. Aber du hast ihn nicht irgendwie irgendwohin gezwungen oder gezerrt? Nein. Es waren immer Vorschläge und dann ist er darauf eingegangen. Manchmal ging es nicht so gut, aber er hat es... Er hat nicht gesagt, mir geht's nicht gut. Ja, da fahren wir hin. Ich glaube, Bene, wie du das jetzt schilderst, dass du alles richtig gemacht hast und dich sehr gut um ihn gekümmert hast. Ob es falsch war, ihn nicht anzusprechen, darüber kann man natürlich reden. Aber das finde ich jetzt auch müßig, darüber zu reden. Vielleicht, er war ein erwachsener Mensch. Irgendwas stimmte da nicht. Vielleicht wollte er wirklich das nicht thematisieren. Vielleicht wollte er es sogar aus Rücksicht auf dich nicht thematisieren. Insofern finde ich das dann auch gar nicht so dramatisch. Ich finde viel wichtiger, dass ihr die letzte Zeit, die ihr miteinander verbracht habt, dass ihr das Beste noch draus gemacht habt. Und was du mir gerade geschildert hast, das sind ja schon sehr schöne Sachen. Da hast du ihn ja sehr unterstützt. Und darauf kommt es doch an. Ja, nun ist er ja aber noch, er sollte ja in ein Hospiz die letzten Tage. Und ich habe gesagt, das kommt nicht in Frage. Er kommt nach Hause. Er soll nach Hause. Er war nachher halbseitig gelähmt. Blind auf dem einen Auge, blind, ob das blind war, ich weiß das auch nicht richtig. Er hat immer alles nur so zur Hälfte noch gesehen. Und ich habe ihn, er wurde ja nachher palliativ behandelt. Und der Palliativarzt, den wir schon über 20 Jahre kennen, der hat zu mir gesagt, du Bene, du musst ihm alle 6 Stunden jetzt aber auch die Spritze geben. Sonst stirbt er zweimal. Und wie stirbt man zweimal? Wie meinte der das? Ich weiß es nicht. Wenn du das nicht machen würdest, dann stirbt er zweimal. So hat er das gesagt. Er hatte den Abend, das war am Donnerstagabend, Vielleicht meinte er damit, wenn er nicht ordentlich versorgt wird mit den Medikamenten. Dann wird er wieder wach, ne? Nein, dass sich das Sterben verschiebt und es noch leidvoller wird. So könnte ich mir vorstellen, hat er das gemeint. Ja. Hast du dich denn nach seinen Anweisungen gerichtet? Ja, jetzt hatte ich ihn ja angerufen. Es war ja Sonntagsabend, 24 Uhr. Mhm. Da lag Rainer und ich habe gleich gesehen, der hat starke Schmerzen und da habe ich ja den Arzt gerufen, er möchte bitte kommen. Und ich hatte Rainer auch noch gefragt, Rainer, du hast doch Kopfschmerzen. Nein, habe ich nicht. Ich habe ihn trotzdem angerufen. Das ist auch noch das. Vielleicht wollte er gar nicht, dass ich den anrufe. Und ich habe das einfach gemacht. Ja, das ist aber völlig in Ordnung. Und er kam und hat gesagt, du, weißt du, dann fangen wir jetzt mit der Palliative an. Und da habe ich, was ist das? Ja, wir geben ihm jetzt alle 6 Stunden dieses Morphium, damit er diese Schmerzen nicht hat. Aber er hat die Spritze bekommen und ist ja gar nicht mehr aufgewacht. Der ist ja gar nicht mehr aufgewacht. Ja, aber... Bis Donnerstagnacht. Ja, aber ich bin sicher, Bene, wenn der Palliativmediziner diese Spritze empfohlen hat, hat er ganz im Sinne deines Mannes gehandelt, um ihm den Sterbeprozess zu erleichtern und ihm die Schmerzen zu nehmen. Also da kannst du volles Vertrauen rein haben, dass das der richtige Ratschlag war. Vielleicht hat der Arzt gesehen, wie sehr dein Mann leidet und kämpft und er hat ihm die entsprechenden Präparate gegeben. Ich merke, du bist ja voller Unsicherheiten und Schuldgefühle und machst dir über 1000 Dinge Gedanken. Das zermürbt dich ja. Letztes Jahr von Mai bis Juli in Bad Bramstedt in der schönen Klinik, in der psychosomatischen. Ich war jetzt von Oktober bis Dezember in Bad Oeynhausen, habe dort noch einen Herzinfarkt bekommen. Ja, aber trotz allem geht es dir nicht gut, das höre ich ja. Mir geht es nicht gut. Weiß nicht, ob ich das nachher mit der Beerdigung auch richtig gemacht habe. So, kommen 1000 neue Fragen. Jetzt läuft mir ein bisschen hier in der Sendung die Zeit weg, du weißt das. Ich glaube, ich sag dir nur mein Grundgefühl, dass du, was die Betreuung deines Mannes anbelangt, bin ich hundertprozentig sicher, dass du das Richtige gemacht hast, dass du ihn liebevoll und mit ganzem Herzen unterstützt hast. Das glaube ich, nach dem, was du mir erzählt hast. All die ganzen Bedenken, die du noch hast, die möchte ich jetzt gerne weitergeben an meinen Psychologen, sonst schaffen wir es hier gar nicht, weißt du? Alles gut. Danke. Sehr gerne, Ben. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Von Herzen alles Gute und der Henning ruft dich gleich an. Danke, vielen Dank. Tschüss, Ben. Ciao. Tschüss. Und um 1.42 Uhr geht es weiter mit dem Tobias. Tobias ist 26. Guten Morgen, Tobias. Ja, guten Morgen, hallo. Tobias. Du hast angerufen, warum? Ja, genau. Also beziehungsweise ich habe erst eine E-Mail geschrieben und zwar geht es um The Dress. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Es gibt im Moment auf den sozialen Medien, sozialen Plattformen gibt es mit dem Kleid meinst du? Genau, dieses bestimmte Bild, genau. Ja. Wo man halt nicht genau direkt erkennen kann, welche Farbe es ist eigentlich. Beziehungsweise man erkennt halt, die erkennen Gold-Weiß, es gibt Leute, die erkennen Blau-Schwarz. War heute ein Riesenhype in allen Zeitungen. Genau. Und ich stehe davor und denke, was ist denn das für ein Quatsch? Natürlich sieht ein Kleid anders aus, wenn es anders beleuchtet wird. Wenn ich ins Schwarzlicht gehe mit entsprechender Kleidung, sehe ich auch völlig anders aus. Wieso redet man darüber? Aber das Bild ist ja nur aus einer Perspektive aufgenommen. Aber trotzdem, wenn zwei Leute auf dieses Bild gucken, sehen sie trotzdem andere Farben. Das ist doch irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich wollte eigentlich von dir wissen, was du für eine Farbe da siehst, damit man ein für alle Mal diesen Streit beenden kann. Naja, das erste Bild, was man da sieht, sieht man Weiß und Gold. Also das sehe ich auch. Ja, also ich habe auch Weiß und Gold direkt gesehen. Ja, und das Gleiche ist irgendwie in Real schwarz und... Oder wie ist es in Real? In Real ist es tatsächlich schwarz und blau. Schwarz und blau, ja. Gut, total konträr. Also irgendeine Farbtäuschung durch ein Licht. Erklär mir bitte, warum da so ein Hype drum gemacht wird. Ich weiß es nicht. Also es ist halt wahrscheinlich, weil es halt niemand genau beantworten kann und weil sich da die Geister so dermaßen dran scheiden. Ich glaube, diese Welt, in der das stattfindet, die ist so satt und übersättigt, dass die sich immer neuere idiotische Sachen irgendwie ausdenken, worüber sie sich auslassen und 2000 Kilometer toten Krieg. Darum geht es doch und nicht um so einen Quatsch. Also ja, aber es ist ja auch mal sowas, einfach mal was anderes, so, worüber man auch mal nachdenken kann. Hm. Nicht immer ja, nur. Also da will ich nicht drüber nachdenken. Ja, gut, ja. Welche Farbe ein Kleid hat im Schwarzlicht ja. oder so. Ja, aber, das einfach, vielleicht kannst du ja einfach diesen Streit einfach mal beenden, damit wir auch mal wieder über was anderes nachdenken können. Das können wir jetzt hiermit, wir können ja hiermit dann den Streit beenden. Ich höre gerade im Hintergrund, dass Twitter schreibt gerade sehr, das nervt. Bitte? Ich weiß, ich verstehe nicht, was meine Regie mit mir machen will. Es gibt eine Einblendung, höre ich gerade. Es gibt eine Einblendung von Twitter, die ich jetzt aber gar nicht lesen kann, weil mein Monitor so weit weg ist. Das ganze nervigste heute war, ja, The Dress. Jeder hat es gepostet oder geschickt. Es ist außerdem schwarz-blau. Okay, komm. Lass uns aufhören also, damit. Lass uns mit dem Quatsch ja. aufhören. Ich habe auch keine Lust, darüber weiter zu reden. Das ist wirklich mir zu blöd. Alles klar. Tobias, danke. Wir haben es hiermit beendet, das Thema. Kann ich noch ein Autogramm bekommen? Ja, sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an. Alles okay. klar, danke. Ciao, tschüss. Und hier ist Carmen. Carmen ist 41. Guten Morgen, Carmen. Hallo, Tobias. Hallo, Carmen. Um was geht's bei dir? Über was reden wir? Wir beide haben vor 12 Jahren schon mal miteinander geredet. Du sprichst so komisch. Woran liegt das? Ich werde beatmet über eine Maske. Ah, ich verstehe. Du hast so eine Maske direkt auf der Nase und im Mund und deshalb klingt es so komisch. Genau. Ja? Und wir beide haben 2002 miteinander schon mal geredet. So lange ist das her? Ja. Über da was? Da war ich noch im Rollstuhl. Ja. Und wurde nur über die Nacht beatmet. Ja. Mittlerweile bin ich im Bett seit 10 Jahren. Ja. Und kann ohne Maske nicht mehr atmen. Du bist seit 10 Jahren im Bett. Ja. Du kannst nicht aufstehen alleine. Nein, also ich konnte noch nie aufstehen. Weswegen kannst du nicht aufstehen? Ich habe eine spinale Muskelatrophie. Und die führt dazu, dass der Körper gelähmt ist? Die Muskeln lassen immer mehr nach. Und somit auch die Muskeln von der Frau. Ja, jetzt liegst du 10 Jahre oder noch länger im Bett. Oder wie war das früher? Konntest du früher im Rollstuhl sitzen? Also ich konnte früher im Rollstuhl sitzen. Mhm. Und dann wurde es immer schwerer. Da konnte ich nur noch im Bett essen, nicht mehr im Sitzen. Mhm. Weil ich eine Skoliose habe, also eine S-förmige Wirbelsäule. Eine S-förmige Wirbelsäule, ja. Mhm. Ja, und damit auch die Speiseröhre dementsprechend schief. Ja. Das heißt, wenn ich esse, auch jetzt im Bett, muss ich mich schief hinlegen, damit die Speiseröhre gerade wird. Das heißt, du liegst auf der Seite quasi? Nee. Auf dem Rücken, aber ein bisschen quer. Ja, damit die Speiseröhre, damit das runterfließen kann. Genau. Aber normales Essen, also ich kann alles essen. Das heißt, nicht irgendwie Astronautennahrung oder sowas. Das geht normales Essen. Ja. Aber jetzt bist du seit 10 Jahren im Bett, weil das mit dem Rollstuhl gar nicht mehr klappt? Genau, ich konnte im Sitzen nicht mehr atmen. Was machst du den ganzen Tag, wenn du im Bett liegst und auch noch beatmet wirst? Also wie gesagt, die Beatmung habe ich ja nur auf der Nase. Und was mache ich den ganzen Tag? Ich beschäftige mich viel mit dem Handy, mit dem Fernseher, mit dem Computer. Mhm. Ich bekomme viel Besuch. Ah, du hast also schon ein soziales Umfeld, hast du, die dich besuchen? Also ich bin mitten im Leben. Du bist mitten im Leben. Mhm. Ich und mein Bett. Du, dein Bett, ja. Ich lebe auch noch zu Hause mit meiner Mutter. Wie alt ist die Mutter? Die wird nächsten Monat 82. Oh. Ja, ein stolzes Alter. Ja, aber sie ist auch nicht mehr so fit. Das heißt, wenn du immer im Bett liegst, brauchst du ja auch komplette Pflege. Genau, weil wir haben einen Pflegedienst. Du musst gewaschen werden, du kannst ja auch nicht zur Toilette vermutlich. Nee, ich mach alles hier in meinem Bett. In eine Gewaschen, essen. Ja. Und der Pflegedienst macht das und die Mama hilft wahrscheinlich auch. Nee, die Mama, die kann fast nicht mehr helfen. weil sie auch schon zu schwach ist und zu angeschlagen. Sie läuft am Stock und wir hatten vor einem Jahr eine schlimme Zeit. Vor einem Jahr ist mein Papa verstorben. Oh. Mhm. Und das ist das, was mich halt fertig macht. Er war 3 Monate im Krankenhaus. Der Papa war 3 Monate im Krankenhaus? Ja, also er hat 2011 Leukämie bekommen. Was ist das? Leukämie. Die Blutkrebs. Ach so. Mhm. Leukämie. Mhm. Oder Leukämie, wie man sagt. Ja. Und er hat eine Chemotherapie gemacht damals. War alles wieder okay. Ja. Und letztes Jahr, 2014, bekam er eine Lungenentzündung. Mhm. Und darauf war die Leukämie wieder da. Mhm. Und der hat gesagt, eine Chemotherapie würde nichts mehr helfen. Er würde höchstens 1 Jahr überleben. Mhm. Trotz Chemotherapie. Wann genau ist dein Vater dann verstorben? Im März, am 23. März 2014. Letztes Jahr im März. Jetzt kann ich mir vorstellen, dein Vater und deine Mutter, da du selbst so schwer krank bist, waren und sind sehr wichtige Personen für dich. Mein Vater war der Einzige, der alles gemacht hat, weil er noch am fittesten war. Ach so. Hast du jetzt Angst, dass du deine Mama vielleicht auch irgendwann verlieren könntest? Ganz genau. Ganz genau, du hast große Angst davor. Ja, und mein Problem war auch, ich konnte mich von meinem Vater nicht verabschieden. Mhm. Ich konnte nicht auf die Beerdigung. Ich konnte gar nichts. Du konntest nicht zur Beerdigung, weil du eben an das Bett gefesselt bist. Ja, und weil er auch in Italien beerdigt worden wollte. Weil wir sind Italiener. Ach so, ihr seid Italiener. Verstehe. Sprichst du mit deiner Mutter über den hoffentlich noch lange nicht eintretenden Fall, dass sie irgendwann nicht da ist, was dann mit dir wird? Sie will nicht darüber reden. Sie will nicht darüber reden. Nee. Aber dich beschäftigt es wahrscheinlich Tag für Tag. Ich habe mich oft damit befasst, was mit mir passiert. Mhm. Also meine Mutter hat immer gedacht, ich würde zu meiner Schwester ziehen. Mhm. Weil ich habe eine Schwester, die wohnt 2 Türen nebenan. Ja. Mit ihrer Familie. Ja. Und die kümmert sich auch viel um uns. Ja. Möchtest du das? Nein. Das habe ich auch schon geklärt. Warum möchtest du das nicht? Erstens, weil sie hat ihre Familie und sie soll auch ihre Familie behalten. Mhm. Zweitens, meine Schwester ist auch nicht gerade gesund. Sie hat auch viele Operationen hinter sich. Also du möchtest sie auch nicht belasten damit? Ich möchte sie nicht belasten und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir 24 Stunden aufeinander sitzen, dass der Streit irgendwann da ist. Ja, ich sag mal nochmal zwischendurch, vielleicht für die Leute, die gerade mal so zwischendurch hier reinzocken bei uns, das kam so etwas seltsam klingt, liegt daran, dass Kam sehr krank ist und ans Bett gefesselt ist und künstlich beatmet wird. Dadurch kann sie eben nicht so ganz normal klar reden, wie man das normalerweise vermuten würde. Ja, genau. Kommt die Mama da gerade rein? Ja. Ich habe es schon gehört. Kannst du offen weitersprechen oder ist es schlecht? Ja, ja, ich verstehe das nicht so gut Deutsch. Okay. Hast du denn für dich jetzt dann eine Entscheidung getroffen, dass du, wenn der Fall irgendwann eintreten soll, dass du in ein Pflegeheim gehen wirst? Nein, das will ich auch nicht. Sondern? Ich habe mich schon informiert und ich würde eine 1-2-Zimmer-Wohnung vom Sozialamt bezahlt bekommen. Ja. Und ich würde einen 24-Stunden-Pflegedienst bekommen. Ah, und das würde auch finanziert werden? Ja. Und das wäre für dich? Ja, weil selbst das Pflegeheim meine Pflege nicht gewährleisten kann. Ich verstehe. Also das ist für dich dann angenehmer, in einer eigenen Wohnung 24 Stunden gepflegt zu werden, als irgendwo in einem Heim? Ja, weil in einem Heim, ich kann ja, wenn ich im Krankenhaus bin, selbst die Pflege nicht bedienen oder suchen. Ja, deswegen nehme ich immer meine Schwester mit. Ja. Als Begleitperson. Sag mal, Carmen, Wir haben zwar 2002 gesprochen, aber du entschuldigst, dass ich das nicht mehr genauso weiß, was wir damals gesprochen haben. Ich habe dich bestimmt damals auch gefragt, wie lange du diese schwere Erkrankung schon hast. Wie lange hast du sie? Ich war 6 Monate alt. Das heißt, du bist so aufgewachsen und du warst 6 Monate alt, als du was? Als die festgestellt wurde, dass da was nicht stimmt. Das heißt, du bist so groß geworden, du kennst gar kein anderes Leben. Ja, nicht nur das, sondern ich bin damit groß geworden, dass ich nicht mal 41 werde. Dass du nicht mal 41, man hat vermutet, dass du früher starb. Also, erst hat man gesagt, ein Jahr, dann hieß es in der Pubertät und jetzt ist die Statistik 23 Jahre. Wahnsinn. Und jetzt bist du 41 und wirkst so von der Stabilität her sehr gut, muss ich sagen. Das sagt doch mein Arzt. Ja, das ist wirklich erstaunlich, wenn man sich vorstellt, dass du immer im Bett liegen musst, du wirst immer künstlich beatmet und hast eine Ausstrahlung wie ein ganz, ganz toller Mensch, der im Leben steht. Und du stehst ja auch im Leben, so hast du es gerade ja auch gesagt. Ja. Liebe Carmen, ich freue mich sehr, dass wir nochmal miteinander haben reden können. Und ich glaube, das ist auch der richtige Plan, den du da gemacht hast, für den Fall, der vielleicht dann irgendwann mal eintritt. Ja, also die wollten ja vor ein paar Jahren schon mir eine Luftröhrenschnitt machen, aber da habe ich mich verweigert. Ja, ich glaube, wir lassen euch jetzt mal alleine. Deine Mama will mit dir reden. Liebe Carmen, alles Gute wünsche ich dir von Herzen und schön, dass wir nochmal haben sprechen können. Ja, hat mich auch gefreut. Alles, alles Gute. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Ich glaube, die Mama hat gar nicht verstanden, was da gerade abgeht, mit wem die Carmen da telefoniert. Nun denn, hier haben wir noch die Vanessa, 39. Guten Morgen, Vanessa. Ja, guten Morgen, Domian. Vanessa, wir haben nicht mehr viel Zeit. Lass uns gleich loslegen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich bin so schockiert von dieser Dame und ihrem Lebenslauf, dass ich mich schon schäme, hier anzurufen. Also ich bin 39, ich habe einen Freund, der ist 56 und wir sind seit 3 Jahren zusammen mit Höhen und Tiefen und und ich kann mich nicht outen, dass ich mit ihm zusammen bin. Du kannst es nicht was? Der Unterschied in meiner Familie. Mensch, ich habe dich verstanden, du kannst es nicht outen? Ja, ich kann es nicht outen. Ich verheimliche meine Beziehung seit 3 Jahren. Entschuldigung mal bitte, du bist 39 und er ist 56. Richtig. Der ist nicht 96. Richtig. Was ist da so schlimm daran, das nach außen zu kehren? Ja, also ich komme aus einer Familie mit Migrationshintergrund und das wird überhaupt gar nicht wohl gesehen, ne? Also das ist so von wegen der alte Opa und die soll ich gar nicht erst erwähnen, geschweige denn noch sagen, dass das mein Freund ist. Und ich leide darunter. Ich weiß, dass das lächerlich ist, ich weiß, dass ich eine reife Frau bin, die im Leben steht, aber es bringt ja nichts. Ich komme so nicht weiter mit mir, mit ihm und das heißt, das heißt, die 3 Jahre laufen jetzt als geheime Beziehung? Ja. Wer weiß denn von dieser Beziehung in deinem Umfeld? Also mein Bruder, Freunde, Kollegen teilweise. Aber okay, das ist ja schon mal ein Anfang. Aber die ganz enge Familie, außer dem Bruder, die wissen es nicht. Genau. Wer ist denn der härteste Brocken in deinem Umfeld? Wer würde am heftigsten reagieren, wenn du sagst? Meine Mutter. Deine Mutter? Ja. Ich finde, das muss man einer Mutter zutrauen. Und ich finde, da müsstest du als 39-jährige Frau aber das Selbstbewusstsein haben und das auch durchhauen und durchboxen. Das ist so, wie wenn jemand schwul ist oder lesbisch oder weiß ich was. Genau. Das ist auch nicht immer einfach, aber man muss das machen. Und wenn man auch vielleicht erstmal einen riesen Sturm ins Gesicht kriegt, der Empörung, das muss man aushalten. Ich möchte dich wirklich ermutigen dazu, das zu tun. Damit wirst du ein Stück weit selbstbewusster, wenn du es machst. Und es ist ein großes Kompliment auch für deinen Freund, denn ich möchte auch nicht in der Haut deines Freundes stecken und zu wissen, dass meine Freundin sich irgendwie nicht richtig zu mir bekennt. Hm. Also, da muss einfach irgendwann der Schritt nach vorne gemacht werden. Mit aller Gefahr, die damit verbunden ist, wie die Reaktionen ausfallen können. Mensch, du bist eine richtig erwachsene Frau. Du hast ein Recht auf dein eigenes Leben. Und wenn du einen Freund hast, der nun, mein Gott, ein bisschen älter ist als du, 56, dann ist es deine Entscheidung. Da haben die anderen sich, auch die Mutter, sich überhaupt nicht einzumischen. Ende der Debatte. Nimmt mich so, wie ich bin. Ja. Ja, ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber ich kann dir da gar nichts anderes sagen, Vanessa. Gar nichts anderes. Gut, ja, ich glaube, diesen Schritt, den kann ich einfach nicht mehr umgehen, ne? Den kannst du nicht umgehen, also so schnell wie möglich, finde ich. Ich wünsche gutes Gelingen dabei. Ich danke dir. Sehr gerne, Vanessa. Tschüss, ciao. Tschüss. In der Technik heute Tim Dohnke, das war's für diese Woche. Ich freue mich auf Montag, die Nacht vom Montag auf Dienstag sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schönes Wochenende. Tschüss.